Ach, Ego, gute Nacht. Gute Nacht, Volker. Schlaf gut. Was ist los? Ego, antworte doch. Du guckst so starr an die Wand. Hast du eine Vision? Oh nein. Nun ist es wieder soweit. Es kommt eine Night of the Pots mit der Nummer 7. Die siebte Night of the Pots findet vom 2.10. bis zum 3.10. in Teamspeak der Pod-WG statt. Und das im Zeitraum von 19 bis 7 Uhr morgens. Es sind immer noch Plätze frei. Ob nun als HörerIn oder PodcasterIn. Kommt doch auch am 2.10. und werde Teil von Night of the Pots. Mehr dazu auf rauchabalkon.de. Bist du jetzt fertig? Können wir endlich schlafen? Hm, was sagst du? Keine Ahnung, was du meinst. Lass mich doch schlafen.